Jahre 1900, da rief der Trommelklang die Welt nach Peking, 55 Tage lang. Die Flammen loderten zum Himmel, der Tod zog voran seinen Gang. Er zog durch Peking, 55 Tage lang. Der Aufstand dunkler Mächte, den der Hass geboren hat, zog im Feuerschein der Nächte durch die große leere Stadt. Und es ward der Trommel dröhnen, und es ward der Hörner Klang, zum Lied von Peking, 55 Tage lang. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Es waren 11 Nationen, die fest und ohne Rang zusammenstanden, 55 Tage lang. Im Winter wehten ihre Fahnen, ohne falschen Stolz und Überschwang. Ihr Stolz gießt Trotzen, 55 Tage lang. Und so wie sie das Schicksal in Gefahr und Not verband, widerstanden sie dem Feinde, jeder für sein Vaterland. Und sie kämpften und sie trotzten einer großen Übermacht. Und sie kämpften und siegten und gewannen diese Schlacht. Und es ward der Trommel dröhnen und es ward der Hörner Klang zum Lied von Peking, 55 Tage lang. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, zum Lied von Peking, 55 Tage lang.